Bitte sing nicht über Vögel mit gestutzten Schwingen, bitte nicht mehr über Zäune und draußen oder drin. Sing nicht über Blumenwiesen, Lagerfeuer, Anarchie. Bitte komm mal raus aus deiner Utopie. Mein Leben ist so weit weg davon. Früher war ich auch mal so und früher, da war ich jung. Das war eine gute Zeit, doch die ist jetzt vorbei. Jetzt seh ich sie realistisch, deine Träumerei. Alltag ist Struktur, ist Kalender, ist Uhr. Da fragt niemand, was du hoffst und wünschst. Effektivität schließt alles in sich ein. Da passen deine freien Vögel einfach nicht mit rein. Jetzt sitzt du vor mir, barfuß und tätowiert. Du guckst mich an und fragst, was ist mit dir passiert? Du willst ein Lied für dich spielen, sagst, ich hätte freie Wahl. In mir da explodiert was, man hört nur keinen Knall. Sing über mich und meine Seele, die brennt. Über mein Herz, das sich wegsehnt, weil es hier niemand kennt. Meine Augen, mit denen ich nichts Vertrautes finde. Begreifen, nicht mehr fühlen, nur noch sind. Und wenn du singst, dann glitzern unsere Augen. Und wenn ich mitsinge, dann grinsen wir uns an. Und wenn wir ehrlich sind und albern, trotzig, mutig, wirklich da, dann glaub ich wieder dran. Dann lach ich sie über deinen Vogel, wenn wir zusammen spinnen. Dann öffnen wir nachts Freibadzäune mit Bolzenschneiderin. Dann muss nicht Sommer sein, dein T-Shirt auf Kopf. Ich weiß wieder, wo ich bin.